Erster für den Musikmeister. Ein Lied von David. Zweiter Jahwe, ich suche Schutz bei dir. Lass mich nicht scheitern. Rette mich, weil du gerecht bist. Dritter, höre mir zu. Rette mich schnell. Sei ein sicherer Ort und eine starke Burg für mich. Vierter, du bist mein Schutz und meine Sicherheit. Weil du Gott bist, wirst du mich führen. Fünfter, du wirst mich aus der Falle holen. Sie haben sie mir versteckt. Du bist mein Schutz. Sechster, ich gebe mein Leben in deine Hand. Du rettest mich, Jahwe, du bist ein treuer Gott. Siebter, du hast die, die wertlosen Götterbildern dienen. Aber ich vertraue auf Jahwe. Achter, lass mich mich freuen über deine Güte. Du hast mein Leid und meine Sorgen gesehen. Neunter, du hast mich dem Feind nicht ausgeliefert. Du hast mir einen sicheren Platz gegeben. Zehnter, Jahwe, hab Mitleid mit mir, ich habe Angst. Meine Augen, Seele und mein Körper sind schwach vor Kummer. Elfter, mein Leben ist voller Trauer vergangen. Meine Jahre habe ich mit Seufzen verbracht. Meine Kraft ist schwach wegen meiner Schuld. Meine Knochen sind schwach. Zwölfter, wegen meiner Feinde bin ich eine große Schande für meine Nachbarn. Ich bin eine Angst für meine Freunde. Wer mich auf der Straße sieht, läuft vor mir weg. Dreizehnter, Mann hat mich vergessen, als wäre ich tot. Ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß. Vierzehnter, ich habe viele böse Worte gehört. Sie sagten, überall ist Angst. Sie berieten sich gegen mich. Sie wollten mich töten. Fünfzehnter, aber ich vertraue auf dich, Jahwe. Ich sage, du bist mein Gott. Sechzehnter, mein Leben liegt in deiner Hand. Rette mich vor meinen Feinden und denen, die mich jagen. Siebzehnter, sieh deinen Diener freundlich an. Hilf mir durch deine Güte. Achtzehnter, Jahwe, lass mich nicht scheitern, denn ich rufe dich an. Lass die Gottlosen scheitern. Lass sie sterben und in die Unterwelt gehen. Neunzehnte, Lügenmäuler sollen schweigen. Sie reden schlecht über gute Menschen. Sie tun es mit Stolz und Verachtung. Zwanzigster, deine Güte ist sehr groß. Du hältst sie bereit für die, die Respekt vor dir haben. Du zeigst sie den Menschen, die bei dir Schutz suchen. Einundzwanzigster, du schützt sie mit deiner Nähe vor den bösen Plänen der Menschen. Du versteckst sie in einem Zelt vor dem Streit der Menschen. 22. Jahwe sei gelobt. Er hat mir seine Güte wunderbar gezeigt in einer sicheren Stadt. 23. Aber ich dachte in meiner Angst, ich bin nicht mehr in deiner Nähe. Doch du hast mein lautes Rufen gehört, als ich dich rief. 24. Liebt Jahwe, alle guten Menschen. Jahwe schützt die Treuen. Aber er bestraft den, der stolz ist. 25. Seid mutig und stark, alle, die ihr auf Jahwe wartet.